Was er da sagen könnte? Gianni Pittella, der Chef der Sozialdemokraten im EU-Parlament, hat da ein paar Ideen. Wir haben hunderte Male gesagt, Schulz ist einer der besten, wenn nicht der beste Präsident in der Geschichte des EU-Parlaments, weil er das Prestige der Institution erhöht hat. Deswegen sollte er eine weitere Amtszeit bekommen. Aber das ist eine politische Entscheidung, die an einer Abmachung hängt, die die beiden großen Fraktionen, also die Konservativen und Sozialdemokraten, 2014 getroffen haben. Demnach muss der Machtwechsel an der Spitze des EU-Parlaments Anfang 2017 kommen. Doch Pittella stellt den Deal nun in Frage. Wenn Schulz nicht weitermacht, würden alle drei Institutionen in der Hand von EVP-Politikern sein, Kommission, Parlament und Rat. Das werden wir nicht akzeptieren. Es hat also ein politisches Pokerspiel um das höchste Amt im EU-Parlament begonnen, bei dem sich EVP-Fraktionschef Manfred Weber nicht in die Karten schauen lässt. Wir werden diese Woche in der EVP-Fraktion über unseren Zeitplan entscheiden, das heißt, wann bei uns die personellen Entscheidungen anstehen, sowohl die Wiederwahl des EVP-Präsidiums als auch die Fragen, wie wir dann mit dem Präsidium des Parlaments umgehen. Bis Oktober könnte die Entscheidung fallen, wen die Christdemokraten gegen Schulz in Stellung bringen, heißt es aus der Fraktion. Mehrere Kandidaten werden bereits heiß gehandelt, der Ex-Industriekommissar Antonio Tajani zum Beispiel, der allerdings durch den Abgasskandal politisch angeschlagen ist. Auch der Franzose Alain Lamassoure wird immer wieder genannt. Egal wer es wird, um die Stimmen der Grünen werden sowohl die Konservativen als auch die Sozialdemokraten buhlen müssen. Grünen-Politikerin Terry Reintke hat sich noch nicht festgelegt, sagt sie. Wobei, wenn sie so darüber nachdenkt. Es wäre definitiv Zeit für eine Parlamentspräsidentin. Und so eine Kandidatin gäbe es, die Irin Merritt McGuinness, eine Christdemokratin.